Herr Kollege Langfeld kann denn aber auch irgendwie immer hart auf dem Boden der kulturellen Tatsachen zurückreißen. Zum Beispiel mit der Frage, sag mal, wann fängt das eigentlich an? Klingt eher wie 80er Jahre Disco, wo die in die Hände klatschen und dazu singen. Naja, gut. Das war Lüngua-O. Mehr ist dazu jetzt nicht zu sagen. Ansonsten, heute ja kein direkt Sprechfunk, sondern eher Zuhörfunk. Mit der Maßgabe, dass es unter Umständen so eine Art Festival der seltsamen Musik ist. Heute eher eine Musiksendung. Da werden so die Sachen, ein paar Klassiker gespielt, ein paar Sachen, die so im letzten Jahr deutlich häufiger zu hören waren. Und hin und wieder auch noch die eine oder andere Neuvorstellung. Ich habe mir gedacht, wir werden vielleicht so einen Russenblock machen, so einen David-Musik-Block. Vielleicht einen Block mit schönen Stimmen, einen Block mit deutschen Songs und Schlagern und großen Songs. Ein bisschen vielleicht auch, wer ist denn eigentlich Kapielski und so ein Kram. Alles tendenziell eher hintereinander. Immer, wenn ich wieder zu Bewusstsein komme, würde ich versuchen anzusagen, wer da eben in welcher Art und Weise womit zu hören war. Und jetzt fangen wir mal an. Nach dem Intro gleich von einer Platte, die heißt Seduction Through Witchcraft. Na, Hexenplatte. Zaubersprüche von rund um die Welt. Und dann kommt Evolution Control Committee mit Nasha. Und dann sehen wir mal weiter. Oder jetzt fangen wir mal an. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Seduce your lover with a special charm from Sicily. It's a primitive charm of blood. Sicilian members of the Black Hand cult believe that a few drops of your own blood mixed with that of your lover's food or drink will bind the two of you through eternity. So potent is the known effect that it's not considered necessary for your lover to know the spell is being cast. Beware. Unless there is true love, it can be devastating to capture your lover in this way. Turkish enchanters use the sexual seduction spell because it generates wild, exciting pulsations that create delightful physical involvements without the weight of obsessed emotional madness. This one's my favorite. You will need salt, coarse. Sprinkle it in a circle about you. Remain within its protection for the entire length of the ritual. Light one large red candle. On parchment, write the name and birth date of the love object. Now, to be sure that you'll be the one who holds the balance of power, write your name and birth date on top of theirs. The spell will work after you have performed the ritual for 9 consecutive days. Place the parchment into the candle flame, and as it slowly burns, chant 3 times the incantation. Light the flame. Write the fire. Red is the color of desire. Light the flame. Bright the fire. Red is the color of desire. Light the flame. Bright the fire. Red is the color of desire. Bulgarian witches say that if you're looking for greater sexual opportunities, with pure silver 3 times tap crystal, and 9 times ring a small Slavonian terracotta bell. But Finnish fascinators claim that if your home has candles burning brightly, you'll be visited by merry wood nymphs nightly. Chinese spellcasters have a fantastic formula for an unusual form of lovemaking. They have a spell that will enable you to travel through dream dimensions without leaving your bed. You will be able to project yourself completely and make love realistically with a lover who may be a great distance from you. With this drawn sleep ritual, consider the variety of adventures possible. To begin, draw a white chalk protective circle around your bed. Place a live turtle under the foot of your bed and three fresh mint leaves in your pillowcase. Before retiring, light three blue candles and let them flame for 1 hour. When you blow out the candles, ring a bronze bell once, and then 9 times whisper, Orpheus. Orpheus. Orpheus. Orpheus. Orpheus. Orpheus. Orpheus. Nasha? Yes, Maestro? You are going to let me put this rawhide leash about your neck? Yes. I stroke your hair. Stroke your hair. Nasha, you're a woman. I'm so sleepy. Sleep, Nasha. Sleep. Sleep. Nasha. Yes, Maestro. You're going to let me put this rawhide leash about your neck. Yes. Yes. I stroke your hair. Stroke your hair. Nasha, you're a woman. Thank you. So, das war jetzt Evolution Control Committee. Jetzt würde ich mal sagen, fangen wir vielleicht mal an mit dem... Ach, oder zwischendurch erstmal kurz die gute Laune Musik, oder? Genau, eine gute Laune Musik und dann könnten wir mal langsam mit dem brasilianischen Block beginnen, finde ich. Das ist da, weil ja rot die Farbe ist, bei der man sich verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin und die Bobo. Darlin, ja, über uns beiden hing ein rosa-roter Lampion. Nein, du warst nicht gut beim Tanzen, sagt es immer pardon. Was machte das über uns da? Das ist da, weil ja rot die Farbe ist, war wenn man sich verlieben soll. Das war eine schöne Party, Darlin und die Babo. Und einen Kuss wolltest du von mir, aber ich sagte no, no, no. Da hast du noch einmal gefragt, das kann ich aus der Fassung. Über uns hing als ich Feuer. Fritz, die Icke-Ecke. Die Ecke, wo Icke im Sommer am liebsten bin. Ja, hi, ich bin Ramona aus Prenzlberg und mich trifft man, wenn die Sonne scheint, meistens auf dem Kolle, also im Kollwitzplatz, weil da erstens ja viele schöne Bänke sind, man Menschen trifft und abends, wenn es dann eben ein bisschen kühler wird und doch mal ein bisschen chillig, da halt ganz viele Szene-Lokale und so weiter in der Nähe sind und wir uns dann da einfach mit dem Cocktail hin verkrümmeln. Ihr in eurer Icke-Ecke. Und im Radio. Preis der Musik. Fritz. Mein Schatz, der schnarcht die ganze Nacht. Schon dreimal bin ich aufgewacht. Ich sehe zur Uhr, es ist schon spät. Ich werd verrückt, wenn das so weitergeht. Ich kann für nichts mehr garantieren, denn ich bin kurz vorm Explodieren. Hey, Alter, dreh dich bitte um und schlaf doch endlich einmal stumm. Hör auf mit deinem Schnarchkonzert. Hab wirklich lange zugehört, kenn deine Flötentöne einzeln schon und habe mehr als genug davon. Noch immer höre ich die

dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann. Wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann. Wie gut ich's habe, sagt mein Mann. Mich nur, du, das gehört dazu. Lass uns glücklich sein, heut mal glücklich sein, nur ich und du. Heute im Büro, das war so schlimm. Ich bin froh, dass ich dich seh. Der Chef schnauzte jeden an, auch mich, was ich nicht versteh. Lass uns darüber nicht mehr reden, du, ich seh nur noch dich. Lass uns irgendwas unternehmen, du, ich habe einen Tipp. Nimm mich im Arm und lieb mich nur, du, das gehört dazu. Lass uns glücklich sein, heut mal glücklich sein, nur ich und du. Du hältst mich fest im Arm, du, das genieß ich so. Alltagsstress, wo ist der hin? Durch dich ist der weg. Lass uns irgendwas unternehmen, du, ich habe einen Tipp. Nimm mich im Arm und lieb mich nur, du, das gehört dazu. Lass uns glücklich sein, heut mal glücklich sein, nur ich und du. Ist vorbei, du, ich muss jetzt gehen, doch ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder seh. Lass uns darüber nicht mehr reden, du, ich seh nur noch dich. Lass uns irgendwas unternehmen, du, ich habe einen Tipp. Nimm mich im Arm und lieb mich nur, du, das gehört dazu. Lass uns glücklich sein, heut mal glücklich sein, nur ich und du. Sven Barnes war das, aber ich sag nachher nochmal nach Nachrichten. Naja, die letzten Nummern, die wir gehört haben. Eben Sven Barnes, nämlich in einem Jana von Kotschian mit Keinen Pfennig. Davor Gundula Blau mit Schnarchkonzert. Und davor France Geil, das dürfte zu erkennen gewesen sein mit der deutschen Version von Poupée de Cire, Poupée de Sang. Hier jetzt aber weiter. Wenn Fritz in Wedding, dann 102,6. Fritz Info. 22.36 Uhr. Das Wetter, die Nacht sieht ungemütlich aus. Wolken und Regen bei Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad. Morgen fängt der Tag erstmal regnerisch an. Erst am Nachmittag lässt sich die Sonne kurz mal sehen. Und das bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Bundeskanzler Schröder will auch in Zukunft mit den Grünen zusammen regieren. Das erklärte Schröder heute, als er offiziell das SPD-Wahlmanifest vorstellte. Die SPD legt den Wahlkampfschwerpunkt auf die Familienpolitik. Die Kinderbetreuung müsse ausgebaut werden, damit mehr Frauen berufstätig sein könnten, sagte Schröder. Union und FDP wollen nach einem Wahlsieg jetzt offenbar doch die Ökosteuer abschaffen. CDU-Generalsekretär Kauder sagte, Voraussetzung dafür seien aber wiederum Wachstum und Beschäftigung. Auch FDP-Chef Westerwelle verlangte die Streichung. Zuletzt hatten Äußerungen von CDU-Spitzenpolitikern den Eindruck erweckt, dass die Union die Ökosteuer beibehalten wolle. Der Programmierer des Internetwurms Sasser hat vor Gericht gestanden. Eine Sprecherin des Landgerichts im niedersächsischen Werden sagte, der 19-Jährige habe zugegeben, den Virus programmiert und verbreitet zu haben. Wegen der Würmer hatte es im letzten Jahr weltweit Computerabstürze gegeben. Das hat Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Zum Sport. Bei der heutigen Etappe der Tour de France hat das Team Discovery Channel gewonnen. Lance Armstrong hat mit dem Sieg im Mannschaftszeitfahren das gelbe Trikot erobert. Er hatte 34 Sekunden Vorsprung vor Jan Ullrich und Team Telekom. Ullrich verlor durch die Neuregelung aber nur 30 Sekunden und hat jetzt im Gesamtklassement 1 Minute 36 Rückstand auf Armstrong. Der Verkehr auf Fritz A24, Pritzwalk Richtung Schwerin. Behinderungen gibt's hier zwischen Pritzwalk und Meienburg. Wegen einer Wanderbaustelle ist die rechte Spur gesperrt. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Meine Damen und Herren, Frankfurt-Oder ist eine alte Hansestadt. Darum wird das Hansestadtfest in Frankfurt-Oder gefeiert. Aber weil ein Hansestadtfest ja auch in jeder anderen alten Hansestadt stattfinden könnte, heißt das Hansestadtfest in Frankfurt an der Oder anders. Nämlich bunter Hering. Klingt logisch. Und Fritz ist dabei beim bunten Hering in Frankfurt an der Oder und geht mit der Fritz-Disco in den Untergrund, in die Tiefgarage des Oderturms am Brunnenplatz mit den Fritz-DJs T-Bird und Bronco Jet. Kommenden Freitag ab 22 Uhr die Fritz-Disco beim bunten Hering in Frankfurt Oder. Und im Radio dreiste Musik. Stimmt aber heute extrem dreiste Musik statt Sprechfunk. Hörfunk, ein Festival der schönsten, seltsamen Musiken, die sich da so hier angesammelt haben im letzten Jahr. Wir machen einfach weiter. Die letzten Sachen habe ich gesagt. Jetzt kommen, sagen wir mal, drei Sachen hintereinander. Als erstes die Jesuskinds mit die besten Freunde eines Mannes, Matthäus, Markus und Johannes. Dann wird die Frage beantwortet, wer eigentlich dieser Thomas Kabielski ist. Und dann wird nochmal die Frage beantwortet, wer eigentlich dieser Thomas Kapielski ist, nämlich durch Joachim Sommerfeld, der sagt, ja, ich bin Spandauer, und man könnte sich vorstellen, dass er damit auch Kapielski meint, der unter Umständen, der eher Wedding orientated ist, möglicherweise nicht so gerne hören mag. Jetzt also erstmal Jesuskinds, dann Thomas Kapielski und dann Joachim Sommerfeld. Heute stehe ich hier oben und singe dieser Band, die sich nicht ohne Grund Jesus Skinheads nennt. Beste Freunde eines Mannes, Matthäus, Markus und Johannes, geben meinem Leben einen Sinn und seitdem bin ich Jesuskind. Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind, Jesuskind,

So, das war jetzt Joachim Sommerfeld mit dem Spandauer, davor Thomas Kapielski und davor die Jesuskins. Wir kommen jetzt ganz ruckzuck, wir müssen uns beeilen. Nachher kommt noch der David-Block, auf den freue ich mich total besonders. 10 Songs oder 8 Songs von David, paar große, paar sehr bekannte. Schicket Schwed zum Beispiel ist dabei und verschiedene andere, das Goethe-Gymnasium, Songs, die Aufsehen erregt haben. Wir kommen jetzt erstmal ganz schnell zum brasilianischen Block, der eingeleitet wird mit Batuki, die Tchitchi. Und dann geht's, glaube ich, weiter mit Pavarotti, Pavarotti, da dam, padam, padam. Ich weiß aber nicht, von wem das ist. Pavarotti, Pavarotti, da dam, padam, padam. Naja, werden wir sehen. Say, say, say, say, say, say, say, o meu amor, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas eu juro por Deus, eu não aceitarei. Que eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Sem o meu amor, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Mas eu juro por Deus, eu não aceitarei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Sem o seu amor, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Ah, juro por Deus, eu não aceitarei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Ai, eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Sem o seu amor, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Eu juro por Deus, eu não aceitarei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Sem o meu amor, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Eu juro por Deus, eu não aceitarei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Sem o meu amor, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Eu juro por Deus que eu não aceitarei. Mas eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Ai, eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Sem o meu amor, não, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Eu juro por Deus, eu não aceitarei. Vai sentir saudade, quando me lembrar. Eu juro por Deus, eu não aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Ai, eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Vem o meu amor, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Eu juro por Deus que eu não aceitarei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você chorar como eu chorei. Tá com dor de cabeça? Tá com dor de cabeça? Toma Novalgina. Tá com dor de cabeça? Vamos lá! Assim! Tá com dor de cabeça? Toma Novalgina. Toma, toma, toma, toma, toma Novalgina. Vai receitar um remédio pra tirar a sua dor. Quero ouvir. Tá com dor de cabeça? Toma Novalgina. Tá com dor de cabeça? Quero ouvir. Quero ouvir, quero ouvir. Vamos lá. Tá com dor de cabeça? Toma Novalgina. Toma, toma, toma, toma, toma Novalgina. Pode tomar a fracu e até mesmo a nadou. É, mas é a Novalgina que alivia a sua dor. Pode tomar a fracu e até mesmo a nadou. Mas é a Novalgina que alivia a sua dor. Quero ouvir. Tá com dor de cabeça? Geral, tá com dor de cabeça? Quero ouvir. Tá com dor de cabeça? Toma Novalgina. Toma, toma, toma, toma. Essa parada. Tá com dor de cabeça? Toma, toma, toma. Camona, chão, ele começa a dançar. Desce, chove, desce, fala nada. Com a mão na cabeça. Desce pra cintura, deu uma rodadinha e treme a bundinha, fazendo as mulheres perder a linha. Com a mão na cabeça. Desce pra cintura, deu uma rodadinha e treme a bundinha, fazendo as mulheres perder a linha. Pavarotti, Pavarotti. Pavarotti, Pavarotti. Ah, spitze, oder? Pavarotti, Pavarotti. Naja, gut, das war jetzt der brasilianische Block, den haben wir ein bisschen kurz gehalten, weil jetzt kommt eine wunderbare halbe Stunde. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Eine wunderbare halbe Stunde mit nichts anderem als David-Songs. Bei dem hat sich ein irrer Stapel angesammelt. Von denen sind ein paar unter kuttner.de zu finden, ein paar Songs, und ein paar bei megadavid.de oder vielleicht ja alle. Ich hab ja den Überblick auch nicht so richtig. Auf jeden Fall hat er schon tolle, tolle Songs geschrieben, von denen wir jetzt in einer halben Stunde 10 Dinger am Stück hören werden. Der erste heißt DDR. Der ist, glaube ich, ganz neu. Den kennt noch keiner. Ich kenne den schon ansatzweise. Naja, oder jemand, der die Zusammenschnitte der letzten Sendung gehört hat, der wird schon einen Ansatz davon gehört haben. Dann kommt das Goethe-Gymnasium. Dann kommt als dritter Song Gefunden. Dann kommt das schicke Schwed. Dann kommen die Nasalierungsübungen. Dann kommt Tunis. Dann die Wehrpflicht. Dann Passing the Test. Und dann noch ein großer Bringer. Fuck you, bitch. Und Nummer 10 steht hier überhaupt nicht drauf. 10 Songs schreibt darüber, 9 Songs schreibt auf. Kann ich ohne dafür, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wir kommen jetzt zum David-Block. Wie gesagt, ich freue mich darauf. Ihr könnt euch auch freuen. Und wenn nicht, ist auch real. Ach so, soll ich nochmal hier... Ach, kick mal, ich hab doch immer hier das extra hier. Mal kicken, finde ich das jetzt hier extra noch so eine komischen... Genau, das ist ganz praktisch, weil das erklärt irgendwie ganz schön, worum es hier geht in der Sendung. Zum Beispiel könnten wir, wenn wir jetzt mal hier so, dass man sagt zum Beispiel, das ist das eigentliche Motiv der Sendung hier. Außerhalb des offiziellen Programms hören Sie die Sendung Sympathien durch Melodien. Super, oder? Stimmt, Sympathien durch Melodien. Jetzt der David-Block mit entweder 9 oder, jetzt interessiert mich ja doch, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9? Ja, 9 Songs. 10 hat er gesagt, der Angeber. So, jetzt kommt der David-Block. Da lohnt es sich vielleicht doch auch, die Bandmaschine anzuschalten. Oder, pff, weiß ich auch nicht genau, aber lohnt, tut es sich, würde ich mal sagen. Verehrte Hörer, und nun bringen wir wieder außerhalb des offiziellen Programms Was darf's denn sein? Thank you.

Ort. Nun zeigt es immer und blüht sofort. Der Tanzboden zitterte, ein Brummen im Ohr, als ich an einen Jungen wie mein Digger der Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich wie Schnee zieh die Düse, passt das mein Motor. Ich war niemals hart, im Opel fahr ich vor. Zu Hause dreh ich Wasser auf, mein Nachbar null Humor. Ich stehe nur frische Wäsche, ihr waschen volle Drohr. In dem Rohr wasch ist eben mega 24. Wenn Party ist, dann sind wir unsere Dancefloor. Der MC macht den Vers und die schwebt da den Chor. Du versiehst den Bass wie ne Mollach im Moor. Es winkt dich in die Knie, denn der Riss ist ab Chor. Schick, du weißt, wir haben bis morgen 2 Uhr in Schwedt, da gibt's die Sperrstunde, woanders Müll abfuhr. Dann bauen wir dickes Rohr, kommt das schon mal vor, und blasen dicken Smoke durchs braungebrannte Rohr. Schickes Schwedt oben an der Oder, im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt macht CO2 aus Benzin, wir sehen deine Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Schickes Schwedt oben an der Oder, im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt macht CO2 aus Benzin, wir sehen deine Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Die steht der Luft im Vergleich zu der von anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten und Partys zu feiern nicht. Exklusive Fäden in Massen sind nicht da, ich sag sie niemandem gebeten. Früher ging es spät noch nicht um und denn heute lebe ich lieber zwischen Blümchen. Da bitte kümmere mich nicht allzu sehr um Themen. Brüller, der Bauer hier und da den Flächen, aber davon ein Konfetten. Unmäßig passt die Stadt aus allen Mitteln, die ja Westen ist und weil wir gerne Leute herbeten, die noch günstig 14 Mark die Stunde antreten und ich immer erstmal fragen, wo ich schwete. Schickes Schwedt liegt an der Oder, im Sommer fährt man Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt macht CO2 aus Benzin, wir sehen deine Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. Schickes Schwedt oben an der Oder, im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt macht CO2 aus Benzin, wir sehen deine Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. Schwedt in der Uckermark, wo mancher seinen Kaffee auch mit Zucker mag. Die Muttermann, dich hat allein am Muttertag. Und Muttermann bekommt, wenn man nach Butter fragt. Im Durchschnitt ist man 41 Jahre alt. Im Sommer ist es warm, dafür im Winter kalt. Im Allgemeinen hat der Schwedt sehr viel Zeit. Bei 23,3% Arbeitslosigkeit. Die Menschen aber sind modern wie ihre Industrie. Und die läuft ohne sie so gut wie sonst noch nie. Verarbeitung von Mineral lohnt sich wie Papierherstellung und noch andere Arten Großchemie. Und weil der Schwedt in der Uckermark zu Hause ist und diesen Umstand nicht einmal in seinen Träumen vergisst, hat er die Uckermark natürlich auch sofort vermisst, wenn er hinaus muss aus der Uckermark und Fremder ist. Und die Besprecher sieht es dann natürlich auch mal aus, kommt man als Fremder in Schwedt dann ein ganz normales Haus, denn man wird sehr gerne empfangen und zwar fürstlich in Schwedt, wenn sich nur erkennen lässt, dass man dann nicht auch recht einfach wieder geht. Schickes Schwedt oben an der Oder, im Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt macht CO2 aus Benzin, wir sehen deine Luft, wenn wir um die Häuser ziehen. Schickes Schwedt oben Mann der Oder, Sommer fahren wir Cabrio mit der Skoda. Schönes Schwedt macht CO2 aus Benzin, wir sehen deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Die Uckermark, die Uckermark. Begrüßung. Monotonie der Übung. Heller Knödel. Kausilben. Die Nasalierung fehlt. Der Anglaut wird gebildet. Der Anglaut. Der Anglaut wird gebildet. Der Anglaut. Der Anglaut wird gebildet. Der Anglaut. Der Anglaut wird gebildet. Der Anglaut. Das ganz Schnauze. Die Masernierung fehlt. Der Anlauf wird geobert. Die Masernierung fehlt. Jam, jam, jam, jam, jam, jam. Langsam schüttelnde Kaubewegungen. Ja, ja. Jam, jam, jam, jam, jam, jam. Die Nasalierung fehlt. Es fehlen die Nasalierung und die gute Stimme. Die Nasalierung, die Nasalierung, die Nasalierung und die gute Stimme. Die gute Stimme. Die Nasalierung, die Nasalierung, die Nasalierung, die Nasalierung, die gute Stimme. Die gute Stimme. Die gute Stimme. Die gute Stimme. Jam, jaim, jom, jaim, jaum, jom, jaim, jaum. Mein neuer Name. Meine neue Meinung. Jam, jaum, jom, jam, jaim, jaum, jaim, jaum. Mein neuer Name. Meine neue Meinung. Die Spannungsgrade der Explosivlaute sind zu hoch. Nasalierung und gute Stimme gehen verloren. Häufige Fehler der Nasalierung. Die Spannungsgrade der Explosivlaute sind zu hoch. Zu hoch, zu hoch, zu hoch. Nasalierung und gute Stimme gehen verloren. Häufige Fehler der Nasalierungsübung. Na, na, na, na, na. Ta, to, ta, to, ta. Na, na, na. Ta, ta, ta, ta, ta. Pa, pi, pa, pi, pa. Na, na, na. Die Nasalierung, die Nasalierung, die gute Stimme, die gute Stimme. Die Nasalierung, die Nasalierung, die gute Stimme, die gute Stimme. Die Nasalierung, die Nasalierung, die gute Stimme, die gute Stimme. Die Nasalierung, die Nasalierung, die gute Stimme, die gute Stimme. Namen niemals nehmen. Nummer Namen. Nehmen, Nummer, Name, niemals, nehmen, Nummer, Name, niemals, nehmen, Nummer, Name, niemals, nehmen, Nummer, Name. Vorbei. Sonnenblumen blühen überall. We'll be right back. ausgerechnet im Wahljahr droht der rot-grünen Bundesregierung eine Debatte über die Grundsätze der deutschen Außenpolitik und über die Wehrpflicht und über die Wehrpflicht. Reichlich Konfliktstoff für die Koalition. Den Grünen wäre eine Berufsarmee für Liebe. Den Grünen wäre eine Berufsarmee viel lieber. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping beharrt auf der Wehrpflicht. Yeah. Er beharrt auf der Wehrpflicht. Yeah! Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Beharrt auf der Wehrpflicht. Beharrt auf der Wehrpflicht. Okay. Deutschland macht mobil mit einem Aufgebot an Militärs, Diplomaten und Entwicklungshelfern beteiligt die europäische Mittelmacht sich an der Stabilisierung keines Landes, dessen genaue geografische Lage die Bundesbürger bisher kaum kannten. Oh ja, die Bundesbürger bisher kaum kannten. Nach der Friedenskonferenz auf dem Petersberg verlagert sich das Gravitationszentrum der Außenpolitik jetzt in eine Stadt, die 4800 Kilometer Luftlinie von Berlin entfernt liegt. Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul, Kabul. Dort wird sich entscheiden, ob der Weltgemeinschaft gelingt, das von jahrzehntelangem Bürgerkrieg und Antiterrorfeldzug der USA weitgehend zerstörte Land wieder in den Kreis der zivilisierten Staaten zu befördern. Der zivilisierte Staaten zu befördern. Den deutschen Schäden war ja eine neue Diskussion um die Berufsarmee ins Haus. Ist das Konzept von wehrpflichtigen Staatsbürger in Uniform, das von den beiden großen Volksparteien mehrheitlich verteidigt wird, noch zeitgemäß? Oder wird eine Profi-Armee nötig, wie sie Franzosen, Briten und Amerikaner? Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping beharrt auf der Wehrpflicht. Yeah. Er beharrt auf der Wehrpflicht. Yeah! Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Verteidigungsminister Rudolf Scharping beharrt auf der Wehrpflicht. Beharrt auf der Wehrpflicht. Okay! Is generally used for moving up or moving very slowly around. The second gear is made for building speed or for going up and down steep incline. The third gear is also for moving speed or approaching traffic lights. The fourth gear is just for the traveling and the fifth for the highway line. Reverse gear is used for reversing, but you must be careful using this gear. For passing the test. The front brake, which you always press with your right foot, is for slowing and stopping. The hand brakes and the central part of your car's braking system and B. Knowing the hand brake is essential for passing the test. When it comes to the in your vehicle, hold the steering wheel firmly in both hands so that you're able to move it easily and comfortably too. Knowing the steering is essential for passing the test. When you are motoring, you must let other road users know. By signaling your intention. Parapoding competent emerging is essential for passing the test. Signaling your intention is essential for passing the test. information. Safety depends on how you can process the information and of course on your decisions. Your decision. For passing the test. Gambling competent immersion is essential for passing the test. But also anticipation is essential for passing the test. Gambling competent immersion is essential for passing the test. But also anticipation is essential for passing the test. Hallo, Kinder! So, Hip-Hop. Jo. Folge den Anweisungen. Ah, fuck you, bitch! Sag mal den mitsprechen! Fuck you, bitch! Sag mal den! Fuck you, bitch! Jetzt mal alle fuck my dick! Fuck you, bitch! Seid ihr lahm? Jo, Kinder seid ihr lahm. Jetzt mal alle Kinder seid ihr lahm. Als ich noch Prinz war von Arkadien. Jo. Was kommt in Essen? Den Glück im Trinken. Was kommt in Essen, den ich im Trink? Was kommt in Essen, den ich im Trink? Was kommt in Essen, den ich im Trink? Was kommt in Essen, den ich im Trink? Haha, scheiße! Was ist denn? Ah, scheiße! Was ist denn? Rucke die Gum, Blut ist im Schuh. Rucke die Gum, Blut ist im Schuh. Rucke die Gum, Blut ist im Schuh. Glaub mal nicht, glaub mal nicht. Ah, geht doch! Sag mal, muss man immer erst einen Knüppel rausholen? Heute regnet es schwere Gedanken. Heute regnet es schwere Gedanken. Auf die kleinen Geschäfte. Auf die kleinen Geschäfte. Auf die großen Banken. Auf die großen Banken. Unter schwarzen Schirmen gehen sie viele hin und her. Und sie schleppen volle Taschen durch den Berufsverkehr. Sind das alles Lebensmittel? Fragt der Wind und fliegt vorbei. Nein, sagen die Augenzeugen. Na, damit haben wir so den David-Block hinter uns gebracht. Weiter geht's nach Nachrichten mit dem, glaube ich, Block der schönen Stimmen und den Zusammenschnitt der letzten Sendung und so verschiedene Geschichten. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, nee, hier ist falsch, hier. Wenn Fritz über Satellit, dann Astra Digitalradio, Transponder 30. Fritz Info. 23.35 Uhr, das Wetter, die Nacht sieht sehr ungemütlich aus. Wolken und Regen bei Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad. Morgen fängt der Tag erstmal regnerisch an. Erst am Nachmittag lässt sich die Sonne kurz mal sehen. Und das bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. Jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Bundeskanzler Schröder will sich auf dem G8-Gipfel für mehr Transparenz an den internationalen Ölmärkten einsetzen. Es sei genügend Öl vorhanden, die Preise würden jedoch durch Spekulanten in die Höhe getrieben. Dagegen sollten die G8-Staaten Maßnahmen ergreifen. Inmitten der Schmiergeld-Affäre beim Volkswagen-Konzern hat der Betriebsrat in Wolfsburg den Führungswechsel vollzogen. Bernd Osterloh wurde am Abend als Nachfolger von Klaus Volkert gewählt, der zurückgetreten war. Volkert soll in dubiose Geschäfte des früheren Skoda-Personalchefs Schuster verwickelt sein. Volkert selbst bestätigte am Abend eine Geschäftsverbindung zu Schuster, bestritt aber jede Verwicklung in unsaubere Geschäfte. Die Unionsparteien wollen im Falle einer Regierungsübernahme den Spitzensteuersatz von 42 auf 39% senken. Das bestätigte der CSU-Vorsitzende Stoiber am Abend. Aus Kreisen der Bundestagsfraktion verlautete ergänzend, im Gegenzug werde auch der Eingangssatz von derzeit 15 auf 12% reduziert. Einigkeit herrscht in der Union offenbar auch darüber, die von Rot-Grün eingeführte Ökosteuer vorerst beizubehalten. CDU-Generalsekretär Kauder begründete dies mit der angespannten Haushaltslage. Zum Sport. Bei der Tour de France hat Lance Armstrong das gelbe Trikot übernommen. Sein Team Discovery Channel setzte sich beim Mannschaftszeitfahren auf der vierten Etappe von Tour nach Blois an die Spitze. Das Team T-Mobile von Jan Ullrich landete auf dem dritten Platz hinter dem dänischen Team CSC. Der Verkehr auf Fritz A20 Rostock-Stettin zwischen Prenzlau Süd und Ende der A20 in beiden Richtungen. Achtung, hier kommt hier ein Falschfahrer entgegen. Nicht überholen und Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen. A24 Pritzwalk Richtung Schwerin. Behinderung zwischen Pritzwalk und Mainburg wegen einer Wanderbaustelle. Ist dort die rechte Spur gesperrt. Ansonsten überall eine gute Fahrt. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. So, heute eigentlich Sprechfunk, letzte Sendung vor der Sommerpause. Da statt Sprechfunk, Hörfunk. Wir kommen jetzt in so knappe halbe Stunde. Schöne Stimmen eröffnet werden, die von diesem das kanadische CBC-Radio, das streikte, besetzt habende Indianer-Eskimo-Gang-Stamm, die dann da ein nett Programm gemacht haben und als erstes mal einen Song von den Stones übersetzt haben. Vorher aber nochmal die Abschiedsmelodie in der Coverversion hier zwischendurch. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich wieder raus, der Mann war mir gewogen. In manchem Blumenstrauß, das Menschen sprach von Liebe, dem Mutter gab von ihm. Nun ist die Welt so drin, da fing er den Schnee. Ich im Traum dich Ich sie, ich finde raus. Der Mai war mir gewogen in manchem Blumenstrauß. Das Menschen sprach von Leben, dem Mutter von nun ist die Welt so drüben, da fing gehüllt in Schnee. Ich im Traum stürme, schau deine Ruhe, soll's meinen Tritt nicht hören, zart, zart die Türe zu. Schreib im Vorübergehen, sollt ihr gute Nacht, damit du merkst, an dich hab ich gedacht. Ich hab dich gedacht. Der asoziale Start in die Zukunft. 28. Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also verabredeten wir uns spontan mit Bernd Göke in einer Kneipe namens Pipapo in Schönheim. Berg tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Ölbaumfrüchte lag. Und auch der Wechsel in das Kreuzberger Café Wirtschaftswunder änderte nichts. Aber immerhin kam es dort zur Gründung einer katholischen Partei und unseres Chors, in dem ausgerechnet ich die Texte schreiben sollte und Jürgen sofort Karaoke-Solo-Pfade beschritt. Doch wunderschön, oder? Ich weiß nicht. Wieso nicht? Ich verstehe nicht, was jetzt so eine Begriffe sollen. Welche Begriffe verstehst du nicht? Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht weiß, was die Begriffe bedeuten, sondern dass ich nicht weiß, was sie sollen. Das ist ein Unterschied. Welche denn? Naja, DDR, was soll denn das? Bist du eigentlich politisch? Ja, logisch. Na siehst du. Was heißt denn, da siehst du? Das befähigt mich immerhin zu der Einschätzung, dass DDR-Stöhnen nicht unbedingt ein klares Statement ist. Im Osten und Westen, das hat uns nie gezählt. Was ist jetzt los? Sag mal, das gibt's doch wohl nicht. Also, das gibt's doch gar nicht. Noch ein Chor hier. Oh, nicht schlecht. Was? Toll. Ist doch scheiße. Klingt auch scheiße. Nee, klingt super. Was? Das klingt ja wohl gemein. Natürlich, das ist eigentlich ein total gemeiner Chor, aber das klingt eigentlich ganz gut. Dass es praktisch so ein richtiger Rattenchor ist. Richtig fiese Messerstecher sind denn alle. Das ist Blödsinn. Vor allem machen die uns ja Konkurrenz, die nehmen uns ja praktisch die Arbeit weg. Mehr Arbeit gibt es nur mit Marktwirtschaft und Wettbewerb. Wie bitte? Nur da, wo freier und fairer Wettbewerb herrscht, werden Ideen für neue Produkte, Verfahren und Dienste entwickelt und entstehen damit genug neue Arbeitsplätze. Klingt mir irgendwie zu neoliberal. Ja, steht bei der FDP. Ja, weiß ich, im Parteiprogramm. Ich meinte aber den Chor. Oh. Doch ich bete zu dir, ich hole dich da raus, ich lasse dich nicht allein. Die Mauer hat uns getrennt. Ist doch schrecklich. Nein, finde ich nicht. Freiheitlich-reaktionäres Geseier. Von Herzen aus Stein. Freiheit braucht Arbeit. Und deutsche Schimmeleien. Das klingt aber echt irre deutsch. Eines Tages stürzt sie ein. Ja, was denn sonst? Und musikalisch näher? Überzeugt mich alles nicht. Alle kennen diese Welt. So schlimm ist es doch nicht. Du kannst ja bei denen mitmachen, wenn es dir so gefällt. Halt aus, Mensch. Ja, warum nicht? Tschüss. Ja, tschüss. Halt aus. Die Mauer, die dich umgibt. Die Mauer hat uns nicht besiegt. Ich weiß, eines Tages stürzt sie ein. Stürzt sie ein. Kinder, super.

I'm not sure if you're going to be able to do it. Buckelack, Dark Wally, in over to the Wacka. Don't want to lay up, oh, I'm a lady, but I put that. Don't call day, you sorry, I drink, I look like a little boy. Hey, young, I'm the number one pony, you know, well, I'm a. I got a chip, and I got a chip, she all over the day. I don't want to be your queen in there, queen of the day. I'm the queen of the night. What did all? Is it just the way to me, all of the man? Is it just the way to me, all of the man? I do it. Somebody get me a doctor. Somebody get me a doctor. Somebody get me a doctor.

That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, heute also kein Sprechfunk, sondern letzte Sendung vor der Sommerpause. Hörfunk mit so Best of seltsamen Musiken seit den Nachrichten. Man soll hören Patrick Portella mit Gute Nacht, dann der Lonely Skinhead Song von Sandra, dann die CBCB Strike Crew, die Rolling Stones übersetzt haben, dann die legendäre mongolische Tuva Hu und Hu Ur Tu Band mit dem Song Ancestors, dann Tumasi Kissa mit, lässt sich nicht so leicht vorlesen, Tumasi Kissa muss jetzt an der Stelle reichen, danach kam Rock Jack mit Somebody Get Me a Doctor, dann Metallica mit Leper Madonna, dann das Ofenlied, dann jetzt eben Hit the Road Jack von The Cat, erschienen auf dem Thai Beat A Go Go Sampler und weiter geht's. Oder? Ja, weiter geht's. Weiter geht's. Peace. Soldaten, oft und gern mit Patentaten, manchmal auch mit kleinen Süßen. Bonbon, Brigade, Paten grüßen. Bonbon, Fabrik, Bonbon, Fabrik, Bonbon, Fabrik. War das neulich schön? Unsere Patenbrigade zeigte uns, wie die Bonbons entstehen. Bonbons entstehen. Klug bedienten unsere Paten Bonbon-Elektroautomaten. Wir übernahmen dann die Rolle der strengen Qualitätskontrolle. Bonbon-Fabrik, Bonbon-Fabrik, Bonbon-Fabrik. Eine kleine Reise im Frühling mit dir. Sag mir bitte leise, was gibst du dafür? Erst fahren wir nach Wien und nach Budapest. So wie Mann und Frau leben wir, ach wie wär das sie? Eine kleine Reise im Frühling zu zweit. Führst uns in den Himmel der Liebe hinein. Und dann mach ich ehrlich wie ein Kavalier eine kleine Reise im Frühling mit dir. Eine kleine Reise im Frühling zu zweit, führst uns in den Himmel der Liebe hinein. Und dann mag ich ehrlich wie ein Kavalier eine kleine Reise im Frühling mit dir. Bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, eiskalter Mörder, bleib stehen, hier spricht die Polizei. Bleib stehen, bleib stehen, eiskalter Mörder, bleib stehen, bleib stehen, es ist vorbei. Von den verführten Mädchen zu den seichten, braun versumpften Teichen. Wenn ich alt bin, führt mich der Teufel hinab und er zeigt mir die Reste der Wasserleichen, die ich auf meinem Gewissen hab. Unter sehr getrübten Himmelschwammen lässig und müde sie in die Hölle hinein, wie ein Geflechte von Algen, alle zusammen wollen dort auf meine Kosten sein. Ihre faulen, entzündeten Leiber gaben einst mir Glut, die ich selber mir angefacht, die den orangenen Tag mit mir genossen haben.

Солдат, забытый богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? If you're changes, here we are now. Entertainers, I'm just moving. If you're changes, here we are now. Entertainers, I'm not up. I'm not up. No invasion up. I'm just trying to find them. So, wird wir jetzt hier nochmal Unknown Nirvana Fan. Davor Pjatnica mit Soldat. Davor höre ich die Soldaten singen. Davor Sophie Reuss mit Shake It All Over. Daisy Chain, kaputt ist schön. Jetzt kann ich es nicht lesen. Fanny Van Dunn. Achso, Ernst Busch mit dem Ballade von den verführten Mädchen. Ernst Busch mit dem eiskalten Mörder. Schandor wieder mit ihnen möchte ich mal. Dann davor die Bonbonfabrik. Und davor Smells Like Bambola. Ben Fritz in Brandenburg an der Havel. Dann 102,6. 102,6. Fritz Info. 0.32 Uhr. Das Wetter heute Nacht ist es wolkig und regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad. Der Tag fängt erstmal regnerisch an. Erst am Nachmittag lässt sich die Sonne mal kurz sehen. Das bei Höchstwerten zwischen 17 und 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Mario Bartsch. Bundeskanzler Schröder will sich auf dem G8-Gipfel für mehr Transparenz an den internationalen Ölmärkten einsetzen. Es sei genügend Öl vorhanden, die Preise würden jedoch durch Spekulanten in die Höhe getrieben. Dagegen sollten die G8-Staaten Maßnahmen ergreifen. Inmitten der Schmiergeldaffäre beim Volkswagen-Konzern hat der Betriebsrat in Wolfsburg den Führungswechsel vollzogen. Bernd Osterloh wurde am Abend als Nachfolger von Klaus Volkert gewählt, der zurückgetreten war. Volkert soll in dubiose Geschäfte des früheren Skoda-Personalchefs Schuster verwickelt sein. Volkert selbst bestätigte am Abend eine Geschäftsverbindung zu Schuster, bestritt aber jede Verstrickung in unsaubere Geschäfte. Die Unionsparteien wollen im Falle einer Regierungsübernahme den Spitzensteuersatz von 42 auf 39% senken. Das bestätigte der CSU-Vorsitzende Stoiber am Abend. Aus Kreisen der Bundestagsfraktion verlautete ergänzend, im Gegenzug werde auch der Eingangssatz von derzeit 15 auf 12% reduziert. Einigkeit herrscht in der Union offenbar auch darüber, die von Rot-Grün eingeführte Ökosteuer vorerst beizubehalten. CDU-Generalsekretär Kauder begründete dies mit der angespannten Haushaltslage. Zum Sport. Bei der Tour de France hat Lance Armstrong das gelbe Trikot übernommen. Sein Team Discovery Channel setzte sich beim Mannschaftszeitfahren auf der vierten Etappe von Tours nach Blois an die Spitze. Das Team T-Mobile von Jan Ullrich landete auf dem dritten Platz hinter dem dänischen Team CSC. Der Verkehr auf Fritz mit keinen aktuellen Meldungen. Überall eine gute Fahrt. Wasser und Wasser lassen. Sonntag ist Baggersee im Gesicht und KenFM im Ohr. Wir sind nicht da und doch auf deiner Seite. Alles, was du brauchst, ist ein Radio, guter Geschmack, den Willen zum Chillen und Bock auf zwei klasse Bands. Sunday in aus Berlin. Sunday Inn aus Berlin trifft das Pitchpipe Project aus Kleinmachnow. Es ist schön, dich zu sehen. Mann, ist das verdammt lang her. Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen hier. Aber ja, Herr Bademeister. KenFM, Sonntag nur von Festplatte, weil wir basteln uns einen Sonnenbrand. Zu viel UV macht auf. KenFM, die Fritz-Radio-Show mit Ken Jebsen. Jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Und im Radio. Meister Musik. Fritz. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, nicht Sprechfunk, sondern Hörfunk heute mit so einer Mischung aus seltsamer Musik. Jetzt in den letzten 25 Minuten vielleicht noch ein paar Klassiker und das Band des halbautomatischen Anrufbeantworters. Den kann man übrigens anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Vielen Dank. Im wilden, wilden Westen, da gab es einen Mann, an den man sich im Westen noch gut erinnern kann. Er war einer der besten Schützen weit und breit, und wer ihm gegenüber stand, der hatte wenig Zeit. Er hatte keinen Namen und er hat ihn nicht vermisst. Er hieß im ganzen Land nur der Fatalist. Denn wenn er wieder weiterritt, dann sang er ziemlich laut, und alle hörten seinen Song und haben ihm nachgeschaut. Wenn du Glück hast, wirst du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Er zog von Stadt zu Stadt auf seinem weißen Pferd. So manche Frau hat ihn verflucht, so manche ihn begehrt. Und manchmal im Hotel, wenn die Sonne unterging, spielte er Mundharmonika, die sonst am Gürtel hing. Ja, er war auch ein Country-Song-Komponist, doch mehr als Hobby, denn hauptsächlich war er Fatalist. Wenn du Glück hast, wirst du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Und irgendwann natürlich hat es auch ihn erwischt. Die Kugel eines Jüngeren ist in sein Herz gezischt. Es fiel er auf die Knie, dann kippte er zur Seite, sah irgendwie gelangweilt aus, vielleicht wegen der Leute. Er spuckte seinen Kautabak neben sich in den Staub. Er starb und trat vor Gott und sagte, weißt du, was ich glaub? Wenn du Glück hast, wirst du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Ja, er ritt in den Himmel und er sang ziemlich laut. Die Engel hörten seinen Song und haben sich angeschaut. Wenn du Glück hast, wirst du glücklich. Wenn du Geld hast, bist du reich. Wenn das Schicksal sagt, ich schick dich, dann geh am besten gleich. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, hallo, ich würde mich gerne mal mit euch zu unterhalten. Ich nehme mal an, ich muss meine Nummer angeben. 0176. Ach nein, danke. Oder soll ich jetzt auch? Ich bleibe einfach mal dran. Wenn du Nachrichten liest, können wir dich hinlegen. Ja, ich weiß. Können wir alle 10 Finger danach abdrehen? Ja, mach das endlich mal. Echt 1A. Ja, hallo? Das Band des halbautomatischen Anrufs. Sie liegt im Mondenlichte, begraben nun die Welt. Wie selig ist der Friede, der sie umfangen hält. Die Münde müssen schweigen, so sanft ist dieser Schein. So säuseln nur und weben und schlafen endlich ein. Und was in Tagesgluten, sag noch mal von vorne, zur Blüte nicht erwacht, es öffnet seine Kelche und duftet in der Nacht. Wie bin ich solchen Friedens seit langem nicht gewohnt? Sei du in meinem Leben der liebevolle Mond. Das war aber jetzt nicht auf dich gemeint. Also, tschüss. Versteh dich. Ja, hallo, Olli hier. Ich wollte mal was zu eurem Chor sagen. Also, jetzt ist ja deine Sommerpause wahrscheinlich zu Ende, wenn es gespielt wird. Also, ist schon eine Weile her. Aber so ein unkoordinierter, pubertärer Haufen ist mir noch nie untergekommen. Also, ich fand's gut. Weiter so. Ja, hi, hier ist Maxi vom Kutti-Chor. Also, ich find's echt schade, dass ich heute Abend nicht dabei sein konnte, aber man, ihr seid einfach spitze Leute. Und ja, mal gucken, also, Max, melde dich mal, ja. Also, ich würde mal gerne wissen, ob der schon mal trifft jetzt so oder ob sie vorbei ist und wegen Live-Aid, ne? Also, Mensch, kommt gut nach Hause und, ja, rock on. Warnung an alle. Also, der halbautomatische Anrufbeantworter, wenn er will, dann unterbricht er dich plötzlich auch und sagt dann, machen wir nochmal. Also, immer vorsichtig, was Kuttner erzählt, er wird nicht unterbrochen und so was alles. Stimmt. Jedenfalls, bei mir nicht. Ich hab's erlebt, also. Hört meine Warnung. Ja, hallo, Georg aus Reinickendorf nochmal hier. Finde ich klasse, den Chor, wäre gern dabei gewesen. Naja, ich konnte leider nicht zu den gegebenen Daten oder ne, Treffpunkten halt. Ne. Ich wollte doch darum bitten, dass vielleicht man das irgendwann mal wiederholen könnte, so ein Chor, dass sich dass wieder also neue Freiwillige dazukommen könnten. Ja, vielleicht so kurz vor den Ferien, also halt nicht in der Schulzeit, ist natürlich scheiße, ne? Vielleicht das, naja, dass man das in den Herbstferien nochmal so wiederholen könnte oder so, dass man da ein paar Wochen vorher nochmal so einen anderen Chor bildet oder so, fände ich doch ganz dufte, ja. Ich finde, Kuttner und die da sind voll geil. Ja, hier ist der Reinickendorfer. Ich wollte mich mal gerade beschweren, da ich hier nie auf einen Halbautomatischen bin, ja. Also ist ja egal, was ich hier rede. Es kommt nichts an. Also ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Am besten, ich lege jetzt auf. Also es ist ja kaum zu glauben hier. Ach, hi David. Ich bin's schon mal, also ich bin's wieder mal. Ich würde mich natürlich gern wieder mit dir unterhalten, also was man halt so Unterhaltung nennen kann, ne? Indem du irgendwelche Zahlen oder sowas sagst oder irgendwelche Wünsche von mir einspielst oder so. Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Lass das Licht des Geistes strahlen, dass die Herzen es durchglüht und die reine Menschenliebe überall auf Erden blüht, dass kein finstrer Hass die Völker fürder voneinander trennt, dass man gern in jedem Menschen seinen Bruder anerkennt. Ja, soweit ich weiß, ist dieses Lied gelegentlich auch mal im DDR-Rundfunk aufgeführt worden. Ich hoffe, dass da irgendwo noch ein Tonband vorhanden ist. Naja, das war's denn. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32.

zu meiner